Ähnliches kann auch beobachten, wer seinen Rasen teilweise in Wiese umwandelt. Letztere ist weitaus widerstandsfähiger als Rasen. Aus vergleichbaren Gründen wie beim Wald. Der Rasen hat eine hohe Produktivität, wenn er ausreichend gedüngt und ständig gegossen wird. Bleibt das aus, verkümmert er oder stirbt sogar ab. Anders die Wiese, die aus vielen Arten besteht, mit unterschiedlichen Kräutern und Gräsern, von einjährig bis mehrjährig, mit tiefen und flachen Wurzeln, mit hohem oder niedrigem Stickstoffbedarf, kleinen und großen Blättern, mit mehr oder weniger Widerstandskraft gegen Blattfresser und Pilze, mit oder ohne Blüten. Die Arten unterstützen sich gegenseitig bei der Aufnahme von Nährstoffen. Die Wiese ist viel robuster und stabiler, weil immer irgendetwas wächst, egal wie trocken oder nass Frühling und Sommer sind. Man kann das sogar mit Aktien vergleichen. Ein diversifizierter Fonds, klug zusammengesetzt, ist stabiler als ein einzelner Wert. Diesen Portfolioeffekt findet man ganz ähnlich in der Natur. Der Rasen als Monokultur hat eine einzige Funktion. Er soll schön und grün aussehen. Die Wiese hat viele Funktionen. Sie liefert Biomasse für blattfressende Insekten, blüht und ernährt Bestäuber, sie bildet Samen aus und füttert damit Vögel, sie baut Humus auf und bindet Kohlenstoff. Und sie sieht, hat sich das Auge erst einmal umgewöhnt, schön bunt aus. Nicht zuletzt, weil sie Schmetterlinge, Bienen und Vögel anlockt. Vielfalt ist also wichtig, um die Natur zu erhalten, von der wir Menschen leben. Und zwar auf weitaus umfassendere Weise, als wir uns gemeinhin bewusst machen. Die BewohnerInnen einer Millionenmetropole brauchen ebenfalls die Natur, obwohl sie vielleicht eher von Beton umgeben sind. Aber auch sie benötigen Luft zum Atmen, Wasser zum Trinken und Brot oder Ähnliches zum Essen, um die offensichtlichsten Bedürfnisse anzuführen. Man spricht in diesem Zusammenhang von Ökosystemleistungen, also von Gütern und Dienstleistungen, die uns die Natur bereitstellt und die wir nutzen oder weiterverarbeiten können.